Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Feature am Freitagabend. Im düsteren Licht der schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise sieht es nicht so aus, als würde wirklich zusammenwachsen, was zusammengehört und seit ein paar Jahren wieder Vereinigtes Deutschland heißt. Andererseits sollte es nicht verwundern, dass 40 Jahre getrennter gesellschaftlicher Entwicklung in der kurzen Spanne von noch nicht einmal 4 Jährchen noch nicht überwunden sind. Mehr denn je gilt es also für beide Seiten, östlich und westlich der Elbe aufeinander zuzugehen, statt sich zurückzuziehen in beiderseits vorhandene Schmoll- und Grollwinkel. Die Feature-Redaktion von Radio Bremen möchte mit ihren spezifischen Mitteln dazu beitragen, dass das Gefühl des Fremdseins, der geistig-moralischen Reserve und Vorbehalte nach und nach abgelöst werden kann vom ganz normalen Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. In lockerer und unregelmäßiger Folge wollen wir Städte und Gemeinden in den neuen Bundesländern vorstellen und ihnen näher bringen, ohne freilich den kritischen Blick aus falscher Rücksicht aufzugeben. Heute Abend machen wir den Anfang und laden Sie ein, mitzukommen zu einem Besuch, wie er nicht unbedingt dem Reiseführer steht. Also hier auch das Zentrum der deutschen klassischen Literatur sind. Es ist wohl nicht nur für Deutschland einmalig, sondern auch für Europa einmalig. Wir sind also nicht nur die Stadt der Dichter und Denker. Große Persönlichkeiten der Musik haben hier ein Zuhause gehabt. Der Architektur, das Bauhaus, wenn ich das auch erwähnen darf. Weimar. Eine kleine Stadt mit großem Namen. 64.000 Einwohner vor der Wende, jetzt knapp 59.000. Ohne die vielen, die zwar noch ihren offiziellen Wohnsitz in Weimar haben, aber längst in den alten Bundesländern arbeiten. Seit der Wiedervereinigung ist die Geburtenrate um 60% zurückgegangen. Provinznest mit Goldrand. Ein Besuch in Weimar. Feature von Mechthild Müser. Kurz bevor der Zug den Bahnhof erreicht, zieht draußen vor dem Abteilfenster ein Turm vorbei. Er sieht aus wie der düstere Rest einer alten Burg hoch über der Stadt. Weimar und Buchenwald. Wie nah liegt das beieinander? Nun nenne ich die Männer so, wie sie nach Weimar gerufen worden sind. Christoph Martin Wieland wurde als Prinzenerzieher nach Weimar gerufen. Er war Professor für Rhetorik und Geschichte in Erfurt. Er war ein Bürgerlicher und durfte einen Adligen erziehen. Daran sehen Sie auch, wie fortschrittlich dieses kleine Herzogtum hier in Weimar war. Es gibt noch genügend andere Beispiele dafür. Als nächster wurde nach Weimar geholt von diesen großen Männern Johann Wolfgang von Goethe. Heute würden wir sagen, als persönlicher Berater des Landesvaters. Der holte Gottfried Herder. Und Friedrich Schiller fehlt jetzt in der Aufzählung der großen Männer. Er wurde nicht geholt, er kam. Er wollte den großen Goethe kennenlernen. Ich will Weimar kennenlernen. Im Bahnhof keine Spur von den großen Dichtern und Denkern. Die Stadt macht Reklame für ihre Kartoffelerntemaschinen. Zwei reich seitengezogen, bodenschonend, leistungsstark. Riesige Transparente, wenn man vom Bahnsteig in die Halle kommt. Von Gedichten allein kann Weimar nicht leben. Vor meinem Zimmer ebenerdig die Straße. Kopfsteinpflaster. Donnernder Durchgangsverkehr. Ab 6 Uhr morgens kein Gedanke mehr an Schlaf. In der Luft der Abgasgestank von Trabis, selbst bei geschlossenem Doppelfenster. Ich bitte meine Zimmerwirtin doch zu lüften, wenn ich unterwegs bin. Das nachklassische Stadtzeitalter, das ist also das silberne Stadtzeitalter, das ist Mitte vergangenes Jahrhundert, da kam Franz Liszt in unsere Stadt. Auch er wurde geholt, er hat also Weimar zu einer weiteren Blüte verholfen. Meine Zimmerwirtin ist früh pensioniert. Sie hatte bei dem Weimarer Kartoffelerntemaschinenwerk gearbeitet. Als sie 1991 aus dem Urlaub kam, teilte man ihr mit, sie würde nicht mehr gebraucht. Weimars einzige Industriebetriebe, die Landmaschinen und die Uhrenfabrik, wurden abgewickelt. Von 6.000 Mitarbeitern blieben einige hundert. Die Arbeitslosenquote liegt bei 11,8%. Das ist niedrig für eine mittlere Kleinstadt der ehemaligen DDR. Nach Weimar fließen reichlich Fördermittel aus Bonn, Goethes und Schillers wegen. Zum Frühstück guckt meine Zimmerwirtin Dallas. Sie achtet darauf, keine Folge zu verpassen. Als Goethe vor über 200 Jahren nach Weimar kam, gab es noch kein Theater. Es wurde bei Hofe gespielt. Das erste Theater wurde während seiner Amtszeit errichtet. In diesem Theater hat er also auch sehr viele Dinge mitgestaltet. Es fängt an, dass er die Stücke geschrieben hat, dass er mit in der Oberaufsicht war, dass er den Schauspielern Sprechunterricht gab und wenn Not am Manne war, spielte er sogar selbst mit. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Das ist das Erste und Notwendigste für den sich bildenden Schauspieler, dass er sich von allen Fehlern des Dialekts befreie und eine reine und vollständige Aussprache zu erlangen suche. Kein Provinzialismus taugt auf der Bühne. Hier herrsche nur die reine deutsche Mundart, wie sie durch Geschmack, Kunst und Wissenschaft ausgebildet und verfeinert wurde. Dieses erste Theatergebäude brannte Anfang vergangenen Jahrhunderts ab. In nur 5 Monaten Bauzeit wurde das zweite Gebäude hochgezogen. In diesem zweiten Gebäude hat vor allen Dingen Franz Liszt gewirkt. Anfang unseres Jahrhunderts wurde das dritte Theatergebäude eröffnet. Es wurde also ein drittes gebaut. Und in diesem dritten Theatergebäude, und darauf warten auch sehr viele Touristen, dass es erwähnt wird, wurde 1919 die Verfassung angenommen. Nachdem sie ein Jahr im deutschen Lande diskutiert worden war, man war von Berlin in die Provinz nach Weimar ausgewichen und da wurde hier, also in dem dritten Theatergebäude, die Weimarische Republik ausgerufen. Mein Name ist Ilse Sibylle Stepf, am 10.06.1911 geboren, hier in Weimar in diesem Hause und in dem Zimmer hier nebenan, in dem ich heute noch schlafe. Unsere Schule lag direkt hinterm Theater, das Sophienstift, und da wurde das Gebäude als Telefonamt für die Nationalversammlung gebraucht und wir mussten raus. Wir mussten also in allen anderen Schulen zu Gaste gehen. Es war eine ganz schlimme Zeit. Alle Freunde, alles war, hätten lieber den Großherzog behalten. Plötzlich wurde da eine Nationalversammlung gewählt und es war also eine Republik. Und dass wir gefragt worden waren, plötzlich war eine Republik da. Und auch da kann ich mich darauf besinnen. Ich hatte eine Tante, eine Schwester meines Vaters, die war Stenografin in der Nationalversammlung und die hatte also eine Eintrittskarte und die hat mich mal mit reingenommen. Ich durfte vom zweiten Rang runter ins Plenum gucken, es war aber gerade keine Verhandlung. Es saßen nur einige Abgeordnete da, aber ich sah doch, wo der Präsident sitzt und alles. Und meine Tante erzählt immer sehr viel. Und da habe ich dann mit meinen Teddybären Nationalversammlung gespielt. Mein großer Bär, das war der Präsident Fehrenbach und die anderen Bären saßen also unten und nach Parteien gegliedert. Und dann sagte der große Bär, der kriegte eine Klingel an die Pfote gebunden und sagte immer: Frau Abgeordnete Zietz, ich rufe Sie zur Ordnung. Die Zietz war eine Kommunistin. Der Ernst Thälmann auch. Es ist ein trüber Tag. Mit dem Bus fahre ich die 7 Kilometer nach Buchenwald hinauf, vorbei am Mahnmal. Das letzte Stück auf der Blutstraße, wie die Häftlinge sie nannten. Das Tor mit der Inschrift »Jedem das Seine«. Kahl rasiert der Berg dort, wo die Überreste des Lagers instand gehalten werden. Nebel steigt aus der feuchten Erde, verschluckt den Stacheldraht. Die oben abgewinkelten Betonpfosten des Lagerzauns ragen wie Krallen schemenhaft aus dem Boden. In der Nähe des Krematoriums wird der Bärenzwinger der SS rekonstruiert. Vor einigen Wochen dachte ich, dass ich gerne mit angesehen hätte, wie die Gräser und Sträucher, Dornen und Wurzeln im Wechsel der Jahreszeiten, im rauschenden Regen des Ettersberges, im Winterschnee und der kurzen, gleißenden Aprilsonne, wie sie unaufhörlich, beharrlich mit der Beharrlichkeit der Natur, während schon das ächzende Holz auseinanderklafft, während schon der Beton unter dem Andrang des Buchenwaldes wieder zu Staub zerbröckelt, wie die ganze Natur unbarmherzig jene menschliche Landschaft am Hang des Hügels, jenes von Menschen errichtete Lager, langsam wieder auslöscht und mit ihrem Geschlingel von Gräsern und Wurzeln die Landschaft des Lagers bedeckt. Jorge Semprún, Buchenwaldhäftling und Schriftsteller aus Spanien. Nein, das Lager wird nicht ausgelöscht. Der Stacheldrahtzaun ist schon saniert und neue Gedenksteine für neu entdecktes Unrecht schreiben die Geschichte fort. Die Fremdenführerin erwähnt das Lager auf dem Ettersberg mit keinem Wort. Wir sind hier auf dem Theaterplatz. Das Wahrzeichen unserer Stadt, das Goethe- und Schiller-Denkmal, denke ich, nicht zu übersehen. Von uns aus gesehen, auf der rechten Seite, auf dem Sockel, steht im langen Bürgerrock Schiller der Träumer. Schauen Sie ins Gesicht, vielleicht können Sie auch von der Mimik ablesen. Und links von uns aus gesehen im kurzen Ministerrock Goethe, der Gestandene. Beide sind vom Künstler gleich groß dargestellt, obwohl eigentlich Schiller größer war. Der Künstler will damit beide auf eine geistige Ebene stellen. Ich persönlich finde das fair vom Künstler, dass er beide auf eine geistige Ebene stellt. Nun also, Prometheus. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eurer Majestät und dartet, wäre nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Die alten Leute auf den Ruhebänken gegenüber dem Nationaltheater gucken und schwatzen und gucken. Ich zwänge mich zwischen zwei ältere Frauen, die aus einem Schwarm von Tauben nur die Humpelnde füttern. Der Platz, eingerahmt vom Supermarkt, vom Modehaus, vom Kunsttempel, vom Kaufhaus und vom Café, ist Treffpunkt für alte Frauen. Sie sitzen da in ihren zerschlissenen Mänteln mit schlecht gemachten Dauerwellen und halten ihre Plastiktüten auf dem Schoß. Eine bringt frische Unterwäsche und Pullover ihres verstorbenen Mannes für einen alkoholisierten Penner. Der Arme, sagt sie, er kann es brauchen. Die Frauen reden über Preise, die ins Unendliche steigen, und über das Mensa-Essen, das sie sich leisten. Sie beobachten Reisegruppen, die aus komfortablen Überlandbussen quälen und sich immer nur für das eine interessieren, Weimars historischen Stadtkern. In dieser Zone 1, jede auffällige Werbung ist untersagt, pilgern die Angekommenen scharenweise in schaumgepolsterten Turnschuhen auf den Trampelpfaden der deutschen Klassik. Sie werden Weimar in einem Tag abhaken. Ihre Köpfe drehen sie im Gleichtakt, mal nach rechts und mal nach links. Weimar ist halt eine Stadt, auf die man guckt, auf die die ganze Welt guckt. Ab Japan oder auf Südkorea oder was weiß ich, Taiwan und Kanada, USA sowieso. Die gucken alle auf Weimar. Wulf Kirsten ist Dichter im Weimar von heute. Keiner, dem man ein Denkmal bauen würde. In den Buchläden der Stadt suche ich seinen neuen Lyrikband oder überhaupt irgendeines seiner Werke. Erst im 6. werde ich fündig. Kirstens Wohnung am Rande der Stadt ist überladen mit Büchern. Er weiß nicht, wie lange er bei den steigenden Mieten noch hier wohnen kann. Wenige hundert Meter weiter beginnt offenes Land. Wiesen, Felder, Flusstäler. Kirsten gehört zu den Aktiven der Wendezeit. Er stand bei den Demonstrationen in erster Reihe. Er trat in der Stadtkirche als Redner auf. Und er gehörte zu den Leuten, die später die Weimarer Stasi-Dienststelle stürmten. 75 Schnüffler waren dort offiziell beschäftigt. Informanten nicht mitgezählt. Weimar hatte sich den Dienstag auserkoren als Demonstrationstag. Die Menschen gingen in die Kirche nicht rein. Da waren 2000 in der Kirche. Aber die Aktiven waren nicht so zahlreich gesät. Es waren immer nur ein paar Dutzend, die da aktiv mitgemischt haben. Es gab viele, die abgewartet haben. Oder es gab auch viele, die einfach sich nicht zu erkennen gegeben haben in dieser Zeit. Und eines Morgens hatte in dem Zusammenhang, da hatte Goethe und Schiller das Denkmal, eines Morgens ein Plakat um Wir bleiben hier. Und diese Postkarte gibt es auch zu kaufen. Das finde ich so niedlich daran. Schaulust treibt mich auf den Markt. Täglich bauen die Obst- und Gemüsehändler ihre Stände auf. Bananen und Apfelsinen, dass sich die Tische biegen. Da liegen sie nun. Und die Weimarer drehen die Groschen um. Aus einer Seitengasse kommt mir eine gebeugte Alte entgegen. An ihren Händen hängen zwei schwere Plastikbeutel. Sie stellt sie ab und zupft mich am Ärmel. Möchten Sie Birnen kaufen? Ich habe sie gerade gepflückt. Gegenüber vom Rathaus lockt ein Reisebüro mit Billigflügen. Gleich neben der Hofapotheke hat sich die Telekom niedergelassen. Ein Hauch von Thüringer Rostbratwurst hängt in der Luft. 35 Glocken aus Meißner Porzellan bimmeln vom Rathaus her. Aber keiner hört hin. Kürzlich soll doch einer die Glocke mit dem Gist zerschossen haben. Kostenpunkt für die Stadt 5000 Mark. Porzellan aus Meißen ist teuer. Ich schaue mich um. Hier unten auf dem Markt ist der andere Glockenturm, der auf dem Berg über dem Wald nicht zu sehen. Die Meißner Glocken sind viermal täglich zu hören. Wie oft läuten eigentlich die Glocken auf dem Ettersberg? Es ist Mittag. Gesättigt von der Vorstellung, in Goethes unsterbliche Aura getaucht zu sein, schlendern die Bildungstouristen zum Hotel Elefant hinüber. Thüringer Klöße mit Rotkohl und Rinderbraten sind angesagt. Die Herberge Elefant wird in 3 Jahren 300 Jahre alt. Die historischen Kellergewölbe sind im Elefantenkeller, sind da noch vorhanden. Wahllos nenne ich jetzt solche Persönlichkeiten wie die hier übernachtet haben, Napoleon, Paganini, Mendelssohn Bartholdy, Alexander von Humboldt, vor der Wende Herr Kohl, nach der Wende sehr oft Herr Genscher mit seinen Amtskollegen. Ja? Und Hitler, ne? Ja, wenn Sie es ansprechen, so auch er, so auch er, Göring auch. Und es gab vorwiegend, haben uns die Leute, die Mitarbeiter vom Elefant gesagt, vorwiegend Engländer, die auch diese Zimmer vor allen Dingen buchen wollten. Aber seine Badewanne und sein Stuhl sind nicht mehr da. Damit kann man sich natürlich nicht schmücken. Und es wäre ja auch gefährlich, wenn der Elefant ein Anziehungspunkt für Rechtsradikale würde. Aber auf der anderen Seite muss man es schon wissen, was in Weimar passiert ist und wieso sich Hitler in Weimar so wohlgefühlt hat. Weimar war eine Bürgerstadt, eine konservative Stadt mit einem großen Barungsvermögen. Also dafür hat natürlich auch, haben die klangvollen Namen natürlich gesorgt. Erstmal Goethe, später kam Nietzsche hinzu, der allerdings in Weimar gar nicht zum Auftreffen mehr kam. Er hat ja hier nur als Wrack existiert bis zu seinem Tode. Also er ist ja gar nicht bei Bewusstsein gewesen. Erstaunlich ist es schon, welche Geister sich hier in Weimar konzentriert haben und welche die Oberhand behalten haben, wenn es um Auseinandersetzungen ging. Das hat Weimar ja nun mehrfach vorgemacht. Also gerade im 20. Jahrhundert hat es ja Versuche gegeben, Weimar zu einem europäischen Kulturzentrum zu machen, hier europäischen Geist reinwehen zu lassen, da so ein Windkanal zu schaffen. Harry Graf Kessler ist daran ganz rasch gescheitert. Nach kurzer Zeit. Also er ist dann auch resigniert, indem er gewissermaßen hier nur noch privat gelebt hat und seinen bibliophilen Neigungen nachgegangen ist. Die Granachpresse hier gehabt. Ähnliches erfuhr Van de Velde 1914, als man feststellte, dass er ja Ausländer ist. kann man nachlesen in seinen Memoiren, wie schäbig ihn die Stadt behandelt hat. Auch Gropius und das Bauhaus flohen nach kurzem Zwischenspiel. Das Weimar der 20er Jahre öffnete sich den Machthungrigen, verfiel dem trügerischen Spiel des Mephisto, verkaufte seine edle Seele dem Schreihals mit der plattesten Ideologie. Marlies Gräfe war damals noch nicht geboren, aber als Mitarbeiterin der Gedenkstätte Buchenwald kennt sie die nationalsozialistische Vergangenheit der Stadt genau. Baldur von Schirach ist ja ein Weimarer und er war ja im Grunde der Hitlerjunge der Nation. Er war ja der Gründer und Verantwortliche. Er hat zumindest also viele der Veranstaltungen hier nach Weimar geholt, das weiß ich. Wie auch Adolf Hitler sehr oft in Weimar war. Und es wird Adolf Hitler zum Beispiel in die, sagen wir, höhere Gesellschaft, geistige Gesellschaft in Weimar über die Familie des Baldur von Schirach eingeführt. Über den Vater des Baldur von Schirach, der zu diesem Zeitpunkt in den 20er Jahren Generalintendant im Weimarer Theater ist, kommt Hitler also in die etwas gehobenere Gesellschaft hinein. Wir stehen jetzt hier in einem Bereich, wo einer unserer drei Parkanlagen anfangen. Das hier ist der Park an der Ilm. Dann haben wir im Süden unserer Stadt, ich zeige mal so in die Himmelsrichtung, das ist der Park Belvedere, ein Jagdschloss Belvedere, eine Orangerie, ein Heckentheater, ein kleines. Und im Osten unserer Stadt, da hatte die Anna Amalia ihren ländlichen Sommersitz. Das Schloss Tiefort mit einem kleinen Park. Ein grünes Band schlängelt sich inzwischen durch die Stadt. Man sagt auch Weimar, das sind drei Parkanlagen und eine Stadt. Und ein Lager auf einem Berg. Ebenso weit von der Altstadt entfernt wie das Schloss Tiefort der Herzogin Amalia. Als Hitler nach seinem missglückten Putsch in Bayern nicht mehr öffentlich auftreten durfte, hielt er 1926 den Parteitag der NSDAP im Weimarer Nationaltheater ab. Genau dort, wo wenige Jahre zuvor die Republik geboren wurde, die er so hasste. Fügung und Schicksal haben uns nunmehr nach Weimar geführt. Ein Land, in dem ich damals reden durfte. Ich glaube, es war nur eines der wenigen Länder. So kamen wir in diese Stadt. Und haben nun hier. Und 36 war dann eine 10-Jahr-Feier dieses ersten Parteitags. Und da habe ich in 3 Tagen Hitler, glaube ich, 16 Mal gesehen. Und auch gehört in Tiefurt, in einer großen Versammlung auf den Tiefurter Wiesen. Das war so ähnlich wie die Nürnberger Parteitage, wo wir auch immer reden. Hier. Da konnte sich Kollis in Rage reden. Er fing ruhig an und dann auf einmal. Wie verwandelt. Sie mussten mit der erbärmlichen Verfassung von einem Juden fabriziert nach Weimar gehen, um hier auch dadurch noch eine deutsche Kulturstätte zu schändern. Wir sind dorthin gegangen, wo die sich eingedrängt hatten, und wir haben sie wieder hinausgefegt und haben damit den Namen Weimar wieder von den Deutschen. Seiner deutschen Bedeutung erhoben. Dann stand er immer auf diesem kleinen Balkon und die Bevölkerung sammelte sich dann auf dem Marktplatz. Das Hotel Elefant ist ja am Markt. Und dann gab es immer diesen Spruch, lieber Führer, komm heraus aus dem Elefantenhaus. Und dann ließ er sich auf diesem Balkon sehen und ließ sich zujubeln. Ich weiß auch von meiner Mutter, die also nicht ohne Stolz davon berichtete, dass sie als Kind des Öfteren, wenn sie früh morgens also Milch ausgetragen hat und solche Dinge, dann musste sie immer auf der Straße hinter dem Hotel Elefant entlang gehen, dann des Öfteren den großen Führer sah, der dann also in diesem üblichen Gang mit den Händen auf dem Rücken dort seinen Morgenspaziergang machte. Weimar hat die Fehler und Schattenseiten des Menschlichen, kleinstädtischer Menschlichkeit vor allem. Borniert und höflich verklatscht möchte das Nest wohl sein. Dünkelhaft oben und dumpfsinnig unten. Und ein rechtlicher Mann hat es schwer hier, wie überall. Die Schelme und Tagediebe befinden sich, wie üblich, und wohl noch etwas entschiedener als üblich, obenauf. Aber darum ist es doch ein wackeres, nahrhaftes Städtchen. Thomas Mann im amerikanischen Exil. Sein Roman Lotte in Weimar wurde 1939 in Stockholm veröffentlicht. Bald danach brachen Hitlers Armeen in Polen ein. Und dieses Werk, Thomas Mann, wurde Mitte der 70er Jahre in Weimar verfilmt. Lilli Palmer hat damals die Hauptrolle gespielt. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass es vielen Weimarer Bürgern ganz einfach Spaß gemacht hat, hier Statist zu sein. 3 Jahre nach Kriegsende hatte Thomas Mann die Szenerie seines Romans noch einmal besucht. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie schmerzlich es mir war, als ich vor nun schon mehr als einem Jahrzehnt jenen Goethe-Roman Lotte in Weimar zu schreiben begann und es mir durch die unselige Lage der Dinge verwehrt war, hierher zu kommen und den Schauplatz meines Buches, die Räume wiederzusehen, in denen Goethe lebte und dichtete und deren erneuter Anblick damals für meine Arbeit so wichtig gewesen wäre. Ich musste verzichten. Es musste auch ohne sinnliche Anschauung gehen. Die sinnliche Anschauung wäre damals ohnehin wenig erbaulich gewesen. Es war die Zeit, in der niemand mehr so genau hinguckte. Die Weimarer übten sich in der Kunst des Wegschauens oder zumindest in der des Übersehens. 1937 wurde auf dem Ettersberg, dem beliebten Ziel sonntäglicher Spaziergänge, der Laubwald gefällt, um den Baracken eines Konzentrationslagers Platz zu machen. Die SS-Führer wussten, dass die Weimarer keinen Einspruch erheben würden. Nicht das KZ störte sie, nur der anfangs geplante Name. Konzentrationslager Ettersberg. Die sogenannte NS-Kulturgemeinde Weimar beschwerte sich beim Führer der SS-Totenkopfverbände Theodor Eicke, der daraufhin einen Brief an Himmler schickte. Der Führer der SS-Totenkopfverbände und Konzentrationslager an den Reichsführer SS. Die angeordnete Bezeichnung Konzentrationslager Ettersberg kann nicht angewendet werden, da die NS-Kulturgemeinde in Weimar hiergegen Einspruch erhebt, weil Ettersberg mit dem Leben des Dichters Goethe im Zusammenhang steht. Aber sonst wusste man nicht viel. Nicht? Man stellt sich so eine Art Zuchthaus vor. Nicht? Man konnte ja nicht bis rangehen. Da standen immer Schilder. Es wird ohne Anruf scharf geschossen. Nicht? Und da ging man eben da nicht mehr hin. Ich habe Häftlinge nur einmal während des Krieges gesehen. Wir gingen viel in Ettersberg, aber auch gleich hierauf in den östlichen, dass ich welche von Ferne gesehen habe, natürlich mit SS-Posten bewacht. Und da haben wir uns gleich zurückgezogen. Die SS-Posten guckten so her, als wollten sie sagen, was, ihr habt ja nichts zu suchen. Da sind wir umgekehrt. Meine Verwandten auf dem Lande, Die wussten mehr als wir in der Stadt, weil das Lager doch hinterm Ettersberg, hinter der Höhe lag. Da konnten die das besser sehen. Und da sagten sie immer, guck nur mal, heute raucht's wieder da oben. Und das war das Krematorium. Da verbrannten sie wieder Tote. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und was ich weiß, machte mich heiß, wenn ich nicht wüsste, wie es werden müsste. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer abendlichen Diskussionsrunde. Unterhalten wollen wir uns heute über das Thema Spiel mit Goethe- und Schillertexten. Und ich habe mir dazu 4 Experten eingeladen. Den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Faust 2, klassische Walpurgis nach Chiron Manto. Dass sich das größte Werk vollende, genügt ein Geist. Für 1000 Hände, Faust 2, Grafling. Vers 11.510. Es bringt uns nichts näher dem Wahnsinn, als wenn wir uns vor anderen auszeichnen, Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ich habe das Meinige getan, tun Sie das Ihre, Don Carlos. 5. Akt, 2. Auftritt, König Philipp zum Großinquisitor. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. Faust 2, 2. Akt, Bacalaus, Mephisto. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und was ich weiß, machte mich heiß, wenn ich nicht wüsste, wie es werden müsste. Das ist also das Goethe-Gartenhaus. Ein Jahr nachdem Goethe in Weimar war, bekam er von Karl August das Haus geschenkt. Er wohnte 6 Jahre in diesem Haus, dann wurde es zu klein. In diesem Haus hat er sehr glückliche Stunden verbracht. Er hat sehr schaffensreiche Jahre hier verbracht. Er hat also hier Iphigenie geschrieben, Tasso, Wilhelm Meister, das sind wohl die bekanntesten. Und auch ein sehr bekanntes Gedicht an den Mond hat er hier geschrieben. Da er mitten in der Natur lebte und auch unter freiem Himmel schlafen konnte oder geschlafen hat, sagt man, ist er auch zum Naturwissenschaftler hier geworden. Er hat ja auch auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet sehr viel gearbeitet, die Farbenlehre zum Beispiel, oder er hat auch den Oberkiefer-Zwischenknochen entdeckt. Wo Goethe sich so froh und frei gefühlt hatte auf dem Ettersberg, experimentierten einige Generationen danach SS-Ärzte mit Fleckfieber, Cholera und Typhusviren, die sie ausgezehrten Häftlingen injizierten. Derweil sonnte sich Weimar im Glanz nationalsozialistischer Wertschätzung. Man war stolz, dass Göring die beliebteste Gretchendarstellerin des Nationaltheaters heiratete. An den Ortseingängen verkündeten Schilder, diese Stadt ist judenfrei. Als die Amerikaner einmarschiert waren, da haben sie verlangt, dass 1000 Einwohner der Stadt mal nach Buchenwald wanderten, liefen und sich das ansahen. Und da war ich auch dabei. Und das war also 5 Tage, nachdem die Amis hier angekommen waren. Und da waren die Häftlinge alle noch da. Und da wurden wir auf den Appellplatz geführt. Und da standen wir nun, da wurden uns von amerikanischen, deutsch sprechenden Offizieren Vorträge gehalten. Da haben wir nur mit dem Kopf geschüttelt, wir haben das alles nicht geglaubt. Und da hatten die Amerikaner dann große Kessel, also man könnte sagen Fässer, für Essen gekocht. Das waren eine fette Erbsensuppe, so dickter Speck obendrauf. Das konnten die armen Leute auch gar nicht vertragen. Hätten sie den Haferbrei gekocht, das wäre besser gewesen. Und da starb einer, da war kein Arzt dabei. Und also war gerade so schrecklich. Da hätten sie noch die Hosen ausgezogen, damit man sehen soll, was wir dünne Beine hatten. Und also fürchterlich. Und Baldo von Schirach schildert, dass er in amerikanischer Kriegsgefangenschaft zufällig über das Radio davon hört, dass also in Weimar Amerikaner dort oben im Lager und die Weimarer Bevölkerung dort hochgeschickt wird, um sich das anzusehen. Und sein Vater wird interviewt dazu. Er hört das, es ist ganz grotesk. Er hört das dort und hört seinen Vater, der also jetzt befragt wird, was er angesichts dieser Leichenberge und dieser tätowierten Menschenhaut und all der Dinge dort eigentlich empfindet. Und sein Vater dann sagt, ich habe Adolf Hitler immer nur als kulturvollen Menschen kennengelernt. Als ich mit Harry Brose an jenem Nordabhang des Ettersberges stehe, pfeift uns eiskalter Wind um die Ohren. Harry Brose, ein pensionierter Lehrer, wohnt in einer der Plattenbausiedlungen in Weimar Nord. Der Blick aus seinem Wohnzimmerfenster fällt direkt auf das Mahnmal der Gedenkstätte. Als er noch unterrichtete, ist er oft mit seinen Schülern hier oben gewesen. Er hat es ihnen nicht verschwiegen, dass er selbst mal ein halbes Jahr in diesem Lager festgehalten wurde. Das war nach Kriegsende. Man hatte dem einstigen Hitlerjungen Brose vorgeworfen, die neue thüringische Landesregierung zersetzen zu wollen. Hier spricht der Sender Wirwolf. Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Eine unblutige Revolution hat uns den Nationalsozialismus gebracht. Ein blutiger Krieg hat ihn uns nehmen sollen. Jetzt rufen wir Wehrwölfe alle revolutionären Herzen auf. Das Friedenswerk, das der Krieg geläutert hat, ist erobern. Wir brechen die Fesseln, die uns daran hindern wollen. In Buchenwald hatten sowjetische Besatzer die amerikanischen längst abgelöst. Nun hieß das Lager Speziallager 2. Es gehörte zu den 11 Lagern in der sowjetischen Besatzungszone, wo bis 1950 über 100.000 Menschen eingesperrt waren. Meist ehemalige Nazi-Parteigenossen, Blockleiter, Kassierer, aber auch sonstige unliebsame Personen. Die Hitlerei saß den Alliierten noch tief in den Knochen und beschäftigte sie bis in ihre Albträume. So war es nur verständlich, dass sie nicht nur mit den Hauptkriegsverbrechern abrechnen wollten, sondern auch mit dem kleinen braunen Gesindel. Und was lag näher, als die bereits bestehenden Lager für diesen Zweck zu nutzen? Mitte Mai 1946 wurde ich unter dem Verdacht, angehörig des Wehrwolf zu sein, verhaftet. Und als sich nichts ergab, wurden wir abgeschoben auf das Abstellgleis Buchenwald. Ja, für uns war das Inhaftierungslager für ehemalige Parteigenossen, ja, die nach Möglichkeit hier dem dem antifaschistisch-demokratischen Aufbau nicht im Wege stehen sollten. Als ich hier eingeliefert wurde, hatte ich die Häftlingsnummer, erstaunlich, das ist noch weiß, 10.703. Hier im Lager Buchenwald waren, das war eigentlich nur ein Internierungslager, kein Straflager. Also hier saßen keine, die verurteilt waren und eine Strafe absitzen mussten. Wir waren nicht verurteilt, wir waren abgeschoben und wussten nicht, wann und ob wir hier überhaupt mal wieder rauskommen. Das war das Schlimme. So, aber da sich unsere Eltern, wir waren ja 6 Jugendliche, ja, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, unsere Eltern stark gemacht hatten, wurde im Oktober unser ganzer Fall nochmal aufgerollt. Und im Laufe des Oktobers wurden wir entlassen, ja, unter den Androhungen, wenn wir über unsere Erlebnisse was berichten würden draußen, ja, dann würden sie uns wieder einsperren oder nach Sibirien bringen. Die meisten kamen nicht so glimpflich davon. Kurz nach Broses Entlassung wurden die Essensrationen im Lager drastisch gekürzt. Ein Gefangener notierte, welche Auswirkungen das hatte. Eine schuppige, trockene Haut spannte sich über meine Knochen. Die ehemals Beleibten hatten ein Netzwerk von Falten um sich hängen. Es gab Hodenbrüche von unglaublicher Größe, geschwollene Füße und Beine, Wasseransammlung im Leib, in der Brust, im Gesicht, Furunkel. Unter der Dusche 150 Männer, von denen keiner mehr ein Gesäß hatte. Während ich früher keinen einzigen gekannt habe, der da oben war, da könnte ich es dann an allen 10 Fingern herzählen. Und wer da umgekommen ist. Also in unserem Hause wohnte eine Frau von einem Ortsbauernführer aus dem Kreis Weimar. Er war da oben umgekommen. Ich hatte einen Onkel, der war Revierförster, der ist da oben verhungert. Und ich kannte eine Dame, die auch da oben war, die war früher mal in der NSDAP gewesen. Sie war jahrelang da oben. Hier unser Bäcker aus unserer Straße, der war ein Zellenleiter gewesen. Das waren so diese Unorganisationen von den Ortsgruppen in der NSDAP. Der war oben, der ist mit dem Leben davon gekommen. Den brachte der Posten immer mal nach Hause und dann kriegte er ordentlich Kuchen und dann durfte der sich mal satt essen und dann hat er ihn wieder aufgeführt. Die russischen Posten, die wussten auch, wo sie blieben. Der Konditormeister vom Residenzcafé war oben und auch eine ganze Menge Leute. Das hat man erst hinterher erfahren. Und auch wer nicht wiederkam, nicht der, wer da umgekommen war, das hat man alles erst hinterher erfahren. Zur gleichen Zeit weilte Thomas Mann in der Stadt, unwissend, was sich da in seiner unmittelbaren Nähe abspielte. Der Grund für sein Kommen, das Nationaltheater, bei einem Bombenangriff zerstört, war neu aufgebaut worden. Und zum 199. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe wurde dieses vierte Gebäude eingeweiht. Das war August 48. Thomas Mann hat damals die Festrede gehalten. Und ich hätte es als unschön, ja als eine Treulosigkeit empfunden, wenn ich auf dieser Reise mich um die deutsche Bevölkerung der sogenannten Ostzone, wenn man im Falle Weimars von Osten sprechen darf, nicht bekümmert, sondern sie... sondern sie sozusagen links hätte liegen lassen. Thomas Mann bekam da den Goethe-Nationalpreis. Das war mit 20.000 Mark verbunden und dieses Geld nahm er, um unsere Stadtkirche, die auch zerstört war, den Anlass zu geben, den Grundstock für den Aufbau dieser Kirche zu geben. Und in meinem kleinen Buch über die Entstehung des Faustus-Romans habe ich erzählt, wie erfreut ich war, als ich schon 1945 erfuhr, dass in Weimar, ich glaube sogar im Goethehaus selbst, ein Zyklus von Vorträgen über meinen Goethe-Roman gehalten worden sei. Es war mir ein Zeichen, meine Damen und Herren, dass von meiner Arbeit verbindende und heiter humanisierende Wirkungen ausgehen können auf die gequälte Menschheit von heute. Hier vor dem Hotel Augusta haben sich noch einmal die Bewohner Weimars zusammengefunden, um sich von dem Dichter Thomas Mann zu verabschieden. Hier hat die Freie Deutsche Jugend mit ihren Fahnen und Klampfen Aufstellung genommen, um dem Dichter zum Abschied noch ein Lied der neuen deutschen Jugend zu singen, die mithilft am Aufbau eines besseren Deutschlands. In diesem Augenblick kommt... Drüben auf dem Ettersberg wurden zur selben Zeit Menschenleichen übereinander gestapelt und durch das Tor gefahren mit der Inschrift »Jedem das Seine«. »Dawai, dawai«, das war das russische Kommando, mit dem die abgemagerten Totengräber von ihren Bewachern angetrieben wurden. »Schnell, schnell«. Lieber Thomas Mann, wir hatten gestern die Ehre, Sie als erste Delegation zu begrüßen. Es ist uns ein Bedürfnis und passen Sie jetzt bitte nicht als Unbescheidenheit auf, uns heute von Ihnen zu verabschieden. Nehmen Sie auf Ihren Weg mit den heißen Wunsch der Freien Deutschen Jugend, dass Sie noch recht lange unter den Menschen weilen mögen. Und seien Sie versichert, dass wir immer uns einsetzen werden für das große Ziel, was uns gemeinsam verbindet. Den Frieden der Menschheit, die Humanität und das Glück aller Menschen. Gut, ich danke Ihnen und wünsche der Freien Deutschen Jugend alles Glück und alles Gedeihen. Von meiner Museumsschule in meiner Klasse waren zwei dabei, die in Buchenwald gewesen waren. Das eine war ein junger Hitlerjugendführer gewesen und der hat sich da schwere TB geholt. Und ein Jurist, der war auch in Buchenwald gewesen. Und da macht man dann noch einen Ausflug von einer Exkursion von Weißenfels, wo dann unsere Schule war, nach Weimar, nach Buchenwald. Und da ist der Jurist ist mitgegangen, der Hitlerjugendführer ist nicht mitgegangen. Der hat gesagt, ich kann das nicht noch mal sehen. Das haben sie auch geduldet. Und der Jurist, den habe ich da oben gefragt, sagen sie, man muss ihn nun die begraben, die da umgekommen sind. Und dann hat er gesagt, da hinten im Walde. Nicht? Und da überlief sie mich kalt. Ich war nämlich da in dem Walde gewesen, auf der Suche nach Himbeeren. Und da war so ein merkwürdiger, aufgewühlter Boden, alles so locker und so huckelig und hügelig und lauter wunderbare Himbeeren. Also so gut habe ich nie Himbeeren gefunden. Und das war die Stelle, wo die Gräber waren. Ich würde das jetzt wiederfinden, wenn ich gefragt würde. Auf dem alten Friedhof unten in der Stadt wachsen keine Himbeeren. Die Gräber im historischen Teil sind sorgfältig gepflegt. Immergrünes Efeu rankt sich um verwitterte Grabsteine. Hier liegen Goethes Nachfahren, die schon mit der Enkelgeneration ausstarben. Ehefrau Christiane ist anderswo begraben. Als ungebildete Blumenbinderin hatte sie sowieso nie zur feineren Gesellschaft gehört. Wir sind hier in der Fürstengruft. Ich sagte Ihnen oben schon, dass im Zentrum jetzt Goethe und Schiller Sarg sind. Goethe steht auf dran. Man kann also erkennen, wer wo seine letzte Ruhe findet. Es sind einfache eicherne Särge, schlicht. Also es lässt nichts von außen daraus schlussfolgern, welche geistige Menschen hier die Dichter und Denker Deutschlands beerdigt sind. Und drin sind noch Zink-Sarkophage. Sind die Holzsäge aus der Zeit? Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, Schlösser dran. Ne? Schlösser dran kann man aufschließen. Ne? Es hat auch Grabschändungen zu DDR-Zeiten gegeben. Ist ja erstaunlich. In den 50er Jahren ist wohl noch mal reingeguckt worden. In der Zeitung stand letztens, also in Vorbereitung dessen, dass hier auch saniert wird, es sei noch allerhand übrig gewesen. Ich folge Harry Brose den schmalen Weg seitlich am Lagerzaun entlang, der in den Wald führt. Zwischen den Bäumen häufen sich mit Pfählen markierte Absenkungen im Boden. Senken etwa so lang wie ein Mensch, so breit wie zwei. 8000 sollen hier verscharrt sein. 8000, die Hitler hinterhergelaufen waren. Oder auch nicht. Hier beginnt dieses Gräberfeld der im Speziallager 2 Gestorbenen. Da es niemanden mehr gibt vom Begräbniskommando, war es eigentlich Zufall, dass man den Ort gefunden hat, wo die Toten vergraben waren. Und zwar durch Arbeiten. Beim Kabellegen ist man auf Knochenreste gestoßen. 50 einfache Holzkreuze stehen hier dicht gedrängt. Sie sind neu, mit Namen versehen und mit frischen Blumensträußen geschmückt. Ein reichlich verspäteter Friedhof. 40 Jahre lang hatten die Weimarer den Totenwald geheim gehalten und sich das offiziell erwünschte Lippenbekenntnis von Humanität und Antifaschismus zu eigen gemacht. Zum Beispiel 1975, als Weimars 1000-jähriges Bestehen gefeiert wurde. Ministerpräsident Horst Sindermann: Wir glauben, ganz im Sinne unserer großen Humanisten von Weimar, an den Triumph der Vernunft, der Menschlichkeit, des Fortschritts und der Gerechtigkeit in der Welt. Wir sind historische Optimisten, die an einem solchen Festtag wie dem dieser Stadt unsere kämpferische Siegeszuversicht in die Zukunft aufs Neue verkünden. September am Ettersberg. Welch schöner September hier oben. Vor meinen Augen öffnet sich das vom blanken Himmel zur Ebenheit niedergedrückte Land. Einer neben mir weiß nichts mehr von sich. Die Erinnerungen sind ihm davongelaufen. Ein anderer schreibt sein verflossenes Leben um, bringt es nachträglich in die passende Form und Fasson. Einer hat den lieben Gott über die Klinge springen lassen. Einer trug den Decknamen Petrus und schrieb getreulich Berichte. Die Boshaftigkeit seiner Verleumdungen sucht ihresgleichen, wird mir berichtet. Mehr begehr ich nicht zu wissen von diesem Tag, in wolkenlose Geschichte getaucht. Wo aber bleibt die reine Poesie? Nach meinem Rundgang mit Harry Brose sitze ich in einem chinesischen Restaurant im Gewerbegebiet Weimar Nord. Es ist das einzige Lokal in dieser Ansammlung von Lagerhallen und Kleinbetrieben. Am Nebentisch versucht ein junger Ostunternehmer im roten Jackett, einen Wessi im dunklen Anzug zu bewegen, in sein Geschäft einzusteigen. Der Ossi lacht nur, wenn der Wessi lacht. Weimar wird zum Beispiel von einem Bürgermeister vertreten, Oberbürgermeister ist es hier, der aus den alten Bundesländern kommt. Das halte ich nicht prinzipiell für einen Nachteil oder für einen Makel, gar nicht. Also es wäre töricht zu behaupten, dass nun nur Schlechtes uns gebracht wird, wenn jemand aus dem Westen kommt. Ohne diese Transfusionen geht es überhaupt nicht. Weimar hat immer nur von Frischluftzufuhr gelebt, von geistiger Zufuhr gelebt. Das trifft ja für viele andere Städte auch zu. Ohne solche Durchmischungen kann sich keine größere Kommune über längere Zeit geistig über Wasser halten. Sonst passiert da ja schreckliche Inzucht. Ich meine, es gibt ja da abschreckende Beispiele in einigen Kleinstädten. Zu DDR-Zeiten war Weimar russische Garnisonsstadt. Daran erinnern die streng abgezirkelten russischen Friedhöfe im Stadtplan und die grauen Kasernen zu beiden Seiten der Straße, die zum Ettersberg hinaufführt. Der angrenzende Wald ist eingezäunt, wie der Stacheldraht. Und Warnschilder. Achtung, Lebensgefahr, ehemaliges militärisches Gelände. Ein Stück weiter hinten der Schrottplatz für abgetakelte Kampfhubschrauber, die einst die Gegend im Tiefflug abgrasten. In der Zeitung steht, dass Kinder eine Kiste mit Granaten zwischen den Bäumen gefunden haben. Die Russen sind inzwischen abgezogen. In den grauen Kasernen, auf halber Strecke nach Buchenwald, leben jetzt Asylanten. Meine Zimmerwirtin ist auf Wohnungssuche. Für das Haus haben die Alteigentümer einen sogenannten Rückführungsantrag gestellt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie ausziehen muss. Dabei lebt sie in diesen Erdgeschosszimmern seit 40 Jahren. Ihr Mann hat die beiden Bäder selbst eingebaut. In dem Städtchen, das Hitler so gemocht hatte, bombardierten im April 1990 100 rechtsradikale Jugendliche ein verfallenes Haus nahe beim Schloss mit Steinen und Molotow-Cocktails. Das Haus war von alternativen Jugendlichen besetzt. In den nachfolgenden Monaten lieferten sich beide Gruppen immer wieder Massenschlägereien. Im Jahr darauf zertrümmerte ein Skinhead einem Sowjetbürger an der B7 zwischen Weimar und Erfurt die Schädeldecke mit einem Baseballschläger. Wenig später beschossen 9 Weimarer Rechtsextremisten 2 Ausländer mit einer Gaspistole. Im November 1991 verletzten 3 Jugendliche aus Weimar einen mosambikanischen Bürger mit Luftgewehrschüssen am Kopf. Im Sommer 1993 verprügelten Weimarer Rechte einen Abgeordneten des Stadtparlaments vom Bündnis 90 Die Grünen und demolierten seine Wohnung. Alles wiederholt sich nur im Leben. Ewig jung ist nur die Fantasie. Was sich nie und nirgends hat gegeben. Um die Alternativen und die Rechtsradikalen ruhig zu halten, überließ die Stadt beiden Gruppen Räume, die sie als Treffpunkt nutzen können. Das verfallene Haus der alternativen Jugendlichen liegt ganz in der Nähe des Schlosses. Schreiende Farben außen, starke Sprüche und Losungen innen. Noch immer sind nicht alle zerschlagenen Fensterscheiben erneuert. An der Fernsehantenne flattern die Reste einer roten Fahne. Den Rechtsradikalen wurde in der Plattenhaussiedlung am Dichterweg ein ehemaliges Hundeheim zugestanden. Die Bundesregierung spendete 75.000 Mark aus ihrem Anti-Gewalt-Programm. Denn Weimar, dieses Kleinod deutscher Bildungsbürgerlichkeit, soll nicht verschandelt werden. Als die Rechten auf ihrem Clubhaus die Reichskriegsflagge hissten, wurde es geschlossen. Ich möchte Ihnen aber das Goethe-Wohnhaus zeigen. Dieses hellgelbe Haus, das ist das Goethe-Wohnhaus am Frauenplan. Und in der ersten Etage, da waren seine Empfangsräume. Da ist der große Speiseraum. Heute noch, es ist ein Museum, kann man sehen, wo er mit seinen Gästen gespeist hat. Es sind auch Räume, wo er seine Sammlungsgegenstände, Kleinplastiken, Reproduktionen, Gemälde aufbewahrte. Und in diesen 3 Fenstern, 4 Fenstern, das ist der Musiksalon. Da sind solche Leute nach Weimar gekommen und dort sind sie von ihm empfangen worden. Hegel, Fichte zum Beispiel, der junge Heinrich Heine, die 12-jährige Clara Wieck, der 12-jährige Mendelssohn Bartholdy haben hier Klavier gespielt. Um nur einige wenige zu nennen, man kann auch sagen, Europa ist hierher gekommen und hat Kontakt zu Goethe aufnehmen wollen. Heute empfängt hier niemand mehr. Keine Tafelrunde, kein Gespräch, keine Rezitation, keine Hausmusik. Auf meine Fragen knurrt das Aufsichtspersonal nur abweisend. Haben Sie denn nicht die Broschüre gekauft? Können Sie doch alles nachlesen. Den staunenden Besuchern hat's eh die Sprache verschlagen. Ah, entfährt es ihnen. Hat ja nicht schlecht gelebt, der Goethe. Ach, und in so einem kleinen Bett hat er geschlafen. Und oh, der Stuhl daneben, in dem ist er wohl gestorben. Weimar geriet in Verzückung, als die Nachricht kam, es werde 1999 zur Kulturhauptstadt Europas avancieren. Genau zu Goethes 250. Geburtstag. Bis dahin wird das Schloss mit seinen prächtigen Dichtersälen renoviert sein und im alten Glanz erstrahlen. Und die rosenwangigen Konterfeis der fürstlichen Familie werden alle Welt willkommen heißen. Schon jetzt leuchten die Domizile der berühmten Damen und Herren aus Weimars klassischen Tagen in freundlichem Gelb. Nur Charlotte von Steins Wohnhaus glüht in zartem Rosa. Bis 1999 wird auch der ständige Baulärm in den Straßen verstummt sein. Wenigstens für 12 Monate. Ich sitze unter einer mächtigen Trauerweide am Ufer der Ilm. Im Winter soll der große Dichter hier mit dem Fürsten Schlittschuh gelaufen sein. Und im Sommer haben die beiden hier nackt gebadet. Die Fremdenführerin, sie sprudelt von solchen Geschichten. Früher war sie Lehrerin für Chemie und Biologie. Jetzt arbeitet sie im Büro der Müllentsorgung. Und an Wochenenden eben fürs Touristengeschäft. Über allen Gipfeln ist Glück. Provinznest mit Goldrand. Ein Besuch in Weimar. Feature von Mechthild Müser. Es sprachen Gabriele Blum und Ulrich von Bock. Ton und Technik Gisela Kniemeyer, Magitta Düwer und Franz Josef Prunsche. 22 Uhr Radio Bremen Nachrichten. Vilna. Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben eine Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik vereinbart. Wie zugleich mitgeteilt wurde, kamen die drei Republiken überein, die Bewaffnung ihrer Streitkräfte auf NATO-Standard umzustellen. Ein Berater der estnischen Regierung sagte, allein das westliche Bündnis sei gegenwärtig in der Lage, Sicherheitsgarantien für die Region abzugeben. Die Erfolge des Ultranationalisten Schirinowski bei den Wahlen in Russland haben in den drei baltischen Staaten Befürchtungen ausgelöst. Schirinowski hatte während des Wahlkampfes erklärt, er halte es für angebracht, Estland, Lettland und Litauen wieder einem großrussischen Reich einzuverleiben. Moskau. Wenige Tage nach den Parlamentswahlen in Russland hat Präsident Jelzin weitere drei Berater entlassen. Darüber hinaus setzte er den langjährigen Chef der Nachrichtenabteilung des Fernsehens ab. Bereits gestern hatte Jelzin zwei Berater und den Chef des Fernsehens ihrer Posten enthoben. Es wird vermutet, dass Jelzin sich von anderen Personen auf diesen Posten eine bessere Durchsetzung seiner Reformpolitik verspricht. Tunis. Zwischen Israel und der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO sind angeblich weitere Gespräche in Oslo geplant. Von Seiten der PLO verlautete, eine Delegation der Palästinenser solle in Kürze in die norwegische Hauptstadt reisen. Sie solle dort mit dem israelischen